Sie werden sagen, Preis sei dir. Es ziemte uns nicht, uns anstatt deiner andere Schutzherren zu nehmen. Aber du ließt sie und ihre Väter genießen, bis sie die Ermahnung vergaßen und zu einem Volk des Niedergangs wurden.